Als wir von Karawals kamen, da hatten wir die Pest an Bord. In Sack, Leinwand und ohne Namen, mit Harmonika-Akkord. Musste einer nach dem anderen in das tiefe Meer abwandern. Ahoi, ahoi. Rings um die See war glatt wie Öl, alle Segel hingen schlapp. Wir hörten Peter Piers Gegröhl, nützt auf See ein Wanderstab. Freund Hein wird den Weg schon weisen, wenn du musst vom Schiff reisen. Ahoi, ahoi. Wir waren nur noch 7 Mann, der Peter Pier sprach, jetzt komm ich. Die Käpt'nfrucht, bist du denn dran? Soll der Tod sechs Pier vom Schiff, muss er hinter mir herspringen, muss mich wie ein Weib bezwingen. Ahoi, Kameraden, ahoi, Kameraden, ahoi. Der brave Peter sprang von Bord, wir lasen ihm ein Gotteswort und waren dann auf Rum erpicht. Die Pest mit Peter unterliegt, der Wind in alle Segel blieb. Am Horizont, am Singapur,